Segelmacher Kielblock war seit einem Jahr verheiratet. Er besaß ein hübsches Eigentum am See, Häuschen, Hof, Garten und etwas Land. Im Stall stand eine Kuh, auf dem Hofe tummelten sich gackernde Hühner und schnatternde Gänse. Drei fette Schweine standen im Koben, die im Laufe des Jahres geschlachtet werden sollten. Kielblock war älter als seine Frau, aber trotzdem nicht minder lebenslustig als diese. Er sowohl wie sie liebten die Tanzböden nach wie vor der Hochzeit. Und Kielblock pflegte zu sagen, der ist ein Narr, der in die Ehe geht wie in ein Kloster. Geld mal riechen, setzte er dann gewöhnlich hinzu, sein rundes Weibchen mit den robusten Armen umfassend und drückend, bei uns geht das lustige Leben jetzt erst recht an. Und wirklich, 6 kurze Wochen ausgenommen, war das erste Ehejahr der beiden Leute gleichsam ein einziger Festtag gewesen. Die 6 Wochen aber hatten nur wenig an ihrer Lebensweise ändern können. Der kleine Schreihals, welchen sie gebracht, wurde der Großmutter überlassen, und Heidi ging's hinaus, so oft der Wind eine Walzermelodie herübertrug und in die Fenster des abseits gelegenen Häuschens hineinklingen ließ. Aber nicht nur auf allen Tanzmusiken ihres Dorfes waren Kielblocks anwesend, auch auf denen der umliegenden Dörfer fehlten sie selten. Musste die Großmutter, was oft vorkam, das Bett hüten, so wurde das kleine Balg eben mitgenommen. Man machte ihm dann im Tanzsaal, so gut es gehen wollte, ein Lager zurecht. Und in der Tat schlief das arme Würmchen unter dem betäubenden Lärm der Blechinstrumente und Klarinetten, unter dem Gescharr, Gestrampel und Gejohle der Walzenden, inmitten einer Atmosphäre von Schnaps und Bierdunst, Staub und Zigarrenrauch oft die ganze Nacht. Wunderten sich die Anwesenden darüber, so hatte der Segelmacher immer die eine Erklärung bereit. Es ist eben der Sohn von Papa und Mama Kielblock, verstanden? Begann Gustavchen zu schreien, so stürzte seine Mutter, sobald sie den angefangenen Tanz beendet, herbei, raffte ihn auf und verschwand mit ihm in dem Hausflur. Hier, auf der Treppe sitzend oder wo sie sonst Raum fand, reichte sie dem Kleinen die vom Trinken und Tanzen erhitzte, keuchende Brust, die es gierig leer sog. War es satt, so bemächtigte sich seiner zumeist eine auffallende Lustigkeit, welche den Eltern nicht wenig Freude bereitete, umso mehr, da sie nicht lange anzuhalten, sondern bald von einem todesähnlichen bleiernen Schlaf verdrängt zu werden pflegte, aus dem das Kind dann bis zum kommenden Morgen sicher nicht mehr erwachte. Sommer und Herbst waren verstrichen. Eines schönen Morgens, als der Segelmacher nach einer guten Nacht unter seine Haustüre trat, war die Gegend in einen Schneemantel gehüllt. Weiße Flecken lagen in den Wipfeln des Nadelwaldes, der den See und in weitem Umkreise die Ebene umschloss, in welcher das Dörfchen gelegen war. Der Segelmacher schmunzelte in sich hinein. Der Winter war seine liebste Jahreszeit. Schnee erinnerte ihn an Zucker, dieser an Grog. Grog wiederum erregte in ihm die Vorstellung warmer, festlich erleuchteter Zimmer und brachte ihn somit auf die schönen Feste, welche man im Winter zu feiern gewohnt ist. Mit geheimer Freude schaute er den schwerfälligen Kähnen zu, welche nur noch mit Mühe vorwärts bewegt werden konnten, weil bereits eine dünne Eiskruste den See bedeckte. Bald, sagte er zu sich selbst, sitzen sie ganz fest, und dann kommt meine gute Zeit. Es würde verfehlt sein, Herrn Kielblock schlechtweg für einen Faulenzer von Profession zu halten. Im Gegenteil, kein Mensch konnte fleißiger arbeiten als er, solange es Arbeit gab. Wenn jedoch die Schifffahrt und damit die Arbeit einmal auf Monate gründlich einfror, grämte er sich keineswegs darüber, sondern sah in der Muße eine willkommene Gelegenheit, das zu verjubeln, was er sich vorher erworben. Aus einer kurzen Pfeife qualmend schritt er die Böschung hinunter bis an den Rand des Sees und tippte mit dem Fuß auf das Eis. Es zerbrach, wider Erwarten, beim leisesten Drucke, und der Segelmacher hätte, obgleich er das Experiment mit aller Vorsicht ausgeführt, doch beinahe das Gleichgewicht verloren. Derbfluchend zog er sich zurück, nachdem er die Tabakspfeife aufgehoben, welche ihm entfallen war. Ein Fischer, der ihn beobachtet hatte, rief ihm zu: »Wollt ihr Schlittschuhlaufen, Segelmacher?« »In 8 Tagen? Warum nicht?« »Denn will ich mich bald ein neues Netze kaufen.« »Warum denn?« »Damit ich dir wieder rausfischen kann. Denn rinfällste sicher.« Kielblock lachte behaglich. Eben wollte er etwas erwidern, als die Stimme seiner Frau ihn zum Frühstück rief. Im Gehen meinte er nur noch, dass er sich die Geschichte dann doch erst befrühstücken wollte, denn kalte Bäder gehörten gerade nicht zu seiner Passion. Die Familie Kielblock frühstückte. Die alte Großmutter trank ihren Kaffee am Fenster. Als Fußbank diente ihr ein grüner, viereckiger Kasten, den sie von Zeit zu Zeit mit halb erloschenen Augen ängstlich betrachtete. Mit langen, dürren Händen öffnete sie jetzt zitternd die Schublade eines neben ihr stehenden Tischchens und fuhr unsicher darin herum, bis sie ein Pfennigstück zwischen die Finger bekam, das sie herausnahm und sorgsam in den messingenen Einwurf des unter ihr stehenden Kastens steckte. Kielblock und Frau beobachteten die Manöver und nickten sich verständnisvoll zu. Über das erstarrte, welke Gesicht der Alten glitt ein Zug heimlicher Genugtuung, wie immer, wenn sie das Geldstück am Morgen in der Schublade fand, welches die beiden Eheleute nur selten für sie hineinzulegen vergaßen. Erst gestern hatte die junge Frau wieder eine Mark zu diesem Zweck in Pfennige umgewechselt, die sie lachend ihrem Manne zeigte. »Die Mutter ist eine gute Sparbüchse«, sagte dieser, einen lüsternen Blick nach dem grünen Kasten werfend. »Wer weiß, was da drin noch alles steckt. Wenig ist's nicht, und wenn sie einmal abgelebt hat, was Gott verhüte, dann setzt noch ein anständiges Pöstchen, darauf verlass dich.« Diese Bemerkung schien der jungen Frau in die Beine zu fahren. Sie stand auf, schwenkte die Röcke und trällerte eine Melodie. Ein plötzliches lautes Geheul unterbrach sie. Lotte, das kleine braune Hündchen, hatte sich zu nahe an den grünen Kasten gewagt und war von der Alten dafür mit einem Fußtritt belohnt worden. Das Ehepaar lachte aus vollem Halse, indes Lotte mit gekniffener Schnauze und gekrümmtem Rücken, eine wahre Jammergestalt, hinter den Ofen kroch und winselte. Die Alte geiferte in unverständlichen Worten über das Hundevieh, und Kielblock schrie die Schwerhörige an: »Recht so, Mutter! Was hat das Hundebeest da herumzuschnüffeln? Das ist dein Kasten. Der soll dir bleiben. Daran soll niemand rühren. Nicht einmal Hund und Katze, gell?« »Die ist wachsam«, äußerte er befriedigt, als er kurz darauf mit seiner Frau in den Hof ging, um ihr beim Viehfüttern zuzusehen. »Da kommt uns kein Heller weg, nicht, Mariechen?« Mariechen hantierte alsbald mit kleinen Säcken und Futterscheffern, die Röcke und Ärmel trotz der frischen Luft aufgeschürzt, wobei ihre gesunden, drallen Glieder in der Sonne leuchteten. Kielblock betrachtete sein Weib mit stiller Befriedigung, innerlich noch die Beruhigung durchkostend, welche ihm der Geiz seiner Mutter hinsichtlich seiner Zukunft gab. Er konnte sich nicht entschließen, an die Arbeit zu gehen, so sehr behagte ihm der Zustand, in dem er sich augenblicklich wiegte. Seine kleinen, genüsslichen Äuglein spazierten still vergnügt über die rosig angehauchten, fetten Rücken seiner Schweine, die er im Geiste schon in Schinken, Wurst und Wellfleisch zerlegt sah. Sie bestrichen dann das ganze mit frischem Schnee bestreute Höfchen, welches ihm den Eindruck einer sauber gedeckten Tafel machte, auf welcher Hühner, Enten und Gänsebraten reichlich aufgetischt, allerdings noch lebend, herumstanden. Frau Mariechen ging auf in ihrem Vieh und Geflügel. Seit geraumer Zeit drang klägliches Kindergeschrei aus der Haustür, ein Umstand, der sie in keiner Weise von ihrer Beschäftigung abzog. In ihrem Viehbestand sah sie eine Hauptbedingung ihres behaglichen Lebens, in dem Kinde zunächst nichts weiter als ein Hindernis in demselben. Es war Faschingszeit.

und andere wurden laut, als man den stets fidelen Mann, Gustavchen auf dem Arm tragend, seine Frau an der Hand führend, johlend in das Gehölz einbiegen und verschwinden sah. Zu Hause war alles in bester Ordnung. Lotte begrüßte die Anwesenden, die Alte lag noch im Bett, man kochte ihr Kaffee, weckte sie und teilte ihr mit, dass man sie bald wieder verlassen werde. Sie fing an, vor sich hinzuschelten, ohne sich direkt an jemanden zu wenden. Durch zwei neue Pfennige wusste man sie zu beruhigen. Frau Marie, welche damit beschäftigt war, den kleinen Gustav umzuziehen, bekam plötzlich eine Grille. »Ach, wat! Het is hier noch«, sagte sie. »Wir wollen zu Hause bleiben.« Kielbock war außer sich. »Ich habe Kopfschmerzen und Stechen im Rücken.« »Eine Tasse schwarzen, starken Kaffees würde alles hinwegnehmen«, erklärte er. »Gehen müsse man, denn man habe ja die Sache selbst eingefädelt.« Der Kaffee hatte seine Wirkung getan, Gustavchen war vermummt und alles fertig zum Aufbruch, als ein Schiffer erschien, welcher bis zum Montagmorgen ein Segel gepflichtet haben wollte. Es sei für die Eisjacht Mary, welche am Mittag des nächsten Tages die große Regatta mitlaufen sollte, fügte er bei. Kielbock wies die Arbeit zurück. Um der paar Pfennige willen, welche bei so etwas herausspränge, könne man sich nicht das bisschen Sonntagsvergnügen rauben lassen. Der Mann versicherte, dass es gut bezahlt werde, aber Kielbock blieb bei seiner Weigerung. Werktag sei Werktag, Feiertag sei Feiertag. Unterhandelnd verließ man das Zimmer und das Haus. Er würde den Lappen selbst zusammenflicken, schloss der Schiffer, wenn er nur die nötige Leinwand bekommen könnte. Auch diese verweigerte Kielbock, weil er, wie er sagte, sich nicht ins Handwerk pfuschen lassen könne. Die Gesellschaft traf sich vor dem Gasthause. Der Spaziergang gestaltete sich, da die Sonne die Kälte herabgemindert, ausnehmend genussreichen. Die Ehemänner liebelten gegenseitig mit den Frauen, sangen, rissen Witze und sprangen wie Böcke über das starr gefrorene, knisternde Moos des Waldbodens. Der Forst hallte wieder vom Gejohl, Gekreisch und Gelächter des Haufens, dessen Lustigkeit sich von Minute zu Minute steigerte, da man nicht vergessen hatte, gegen die Kälte einige Flaschen Cognac mit auf die Wanderschaft zu nehmen. Im Krug wurde natürlich wieder ein Tanz improvisiert. Gegen Mittag trat man bedeutend herabgestimmt den Rückweg an. 2 Uhr war es, als Kielblocks vor ihrem Häuschen standen, ein wenig müde und abgespannt, keineswegs jedoch übersättigt. Der Segelmacher hatte den Schlüssel zur Haustür bereits ins Schloss gesteckt, zauderte aber nichtsdestoweniger herumzudrehen. In seinem Innern klaffte eine Leere, vor der ihm graute. Da fiel sein Blick auf den See, der wie ein ungeheurer Spiegel von Schlittschuhläufern und Stuhlschlitten belebt in der Sonne funkelte, und so kam ihm ein Gedanke. »Mariechen«, fragte er, »wie wär's, wenn wir noch eine Tour nachten? Nach Steben rüber zu deiner Schwester, nicht? Sich jetzt am Mittag aufs Ohr hauen, das wär doch sündhaft.« Die junge Frau war zu müde, sie beteuerte, nicht mehr laufen zu können. »Der schad auch nichts«, erwiderte er und lief im selben Augenblick nach dem Schuppen hinter dem Hause, aus welchem er einen hölzernen, grün angestrichenen Stuhlschlitten hervorholte. »So wittet jen, denke ich«, fuhr er fort, bereits damit beschäftigt, ein paar Schlittschuhe an seinen Füßen zu befestigen, welche über der Lehne des Schlittens gehangen hatten. Ehe Mariechen Zeit hatte, weitere Bedenken zu äußern, saß sie, Gustavchen auf dem Schoß haltend, dem Stuhlschlitten und sauste, von den kräftigen Armen ihres Mannes geschoben, über die blitzende Eisfläche. Kaum 40 Meter vom Lande wandte sich die junge Frau noch einmal und gewahrte den Schiffer, wie er an ihre Haustür klopfte. Er musste sie heimkommen gesehen und sich entschlossen haben, noch einmal wegen des Segels vorzusprechen. Sie machte ihren Mann darauf aufmerksam. Er hielt an, wandte sich herum und brach in ein schallendes Gelächter aus, welches die Frau mit fortriss. Es war doch auch zu komisch, wie der Mann so recht geduldig und zuversichtlich mit seinem Segel auf der Schwelle stand, indes die, welche er im Hause glaubte, längst hinter seinem Rücken über den See davonflogen. Kielbock sagte, es wäre gut, dass er nicht mehr mit dem Manne zusammengetroffen sei, denn sonst würde die schöne Schlittenpartie doch noch zu Essig geworden sein. Während des Fahrens drehte er indes wiederholt den Kopf nach rückwärts, um zu sehen, ob der Mann noch an seinem Posten stände. Aber erst, als er mit Frau und Kind das jenseitige Ufer hinaufklomm, konnte er bemerken, wie sich derselbe, zum schwarzen Punkte eingeschrumpft, langsam in der Richtung des Dorfes entfernte. Die Verwandten, welche ein Gasthaus in Schweben besaßen, freuten sich über den Besuch der Eheleute, zumal da bereits eine Anzahl anderer guter Freunde versammelt war. Man nahm sie gut auf, brachte Kaffee, Pfannkuchen und später auch Spirituosen. Zuletzt machten die Männer ein Spielchen, während die Frauen die Tageschronik durchnahmen. Außer dem Verwandtenkreis waren noch einige Stadtleute im Gastzimmer anwesend. Sie brachen jedoch eiligst auf, als es zu dunkeln begann. »Es ist ja Vollmond, meine Herrschaften«, bemerkte der Wirt, die Zeche einer kleinen Schlittschuhgesellschaft einstreichend. »Die Passage des Sees außerdem vollkommen sicher. Sie brauchen sich nicht zu beeilen.« Man versicherte nicht im geringsten ängstlich zu sein, ohne sich deshalb am Aufbruch hindern zu lassen. »Furchtsame Stadtratten«, flüsterte Kielbock seinem Schwager zu, der sich seufzend neben ihm niederließ, um sein unterbrochenes Spiel wieder aufzunehmen. Das so und so vielte Glas hochhebend, nötigte er ihn zum Trinken und leerte selbst sein Glas zur Hälfte. »Nicht wahr?«, fragte einer der Frauen nach dem Männertisch herüber. »Der Junge ist wieder ganz gesund.« »Ganz gesund«, scholl es zurück. Zwei Stunden, nachdem er glücklich herausgezogen war und längst wohlgeborgen in seinem Bette lag, schrie er plötzlich: »Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich ertrinke!« »Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich ertrinke!« schrie Kielblock, bei dem das Bier wieder zu wirken begann, und hieb eine letzte Karte auf die Tischplatte. Er gewann und strich schmunzelnd eine Anzahl kleiner Münzen in die hohle Hand. Währenddessen erzählte man sich, dass ein Junge bei hellem Tage in die offene Stelle des Sees geraten sei, auch wohl sicher ertrunken wäre, wenn nicht glücklicherweise im letzten Augenblick einige Arbeiter hinzugekommen wären. Jeder der Anwesenden kannte die Stelle. Sie war an dem Südzipfel des Sees, dort, wo das stets leicht erwärmte Wasser eines kleinen Flüsschens hineintrat. Man wunderte sich umso mehr über das Unglück, da die Stelle nicht etwa eine verführerische Eiskruste ansetzte, sondern immer offen blieb. Der Junge müsste geradezu mit geschlossenen Augen hineingefahren sein, meinte man. Kielblock hatte so viel gewonnen, dass er in bester Laune der Überzeugung Ausdruck gab, den verlorenen Maskenball wieder in seiner Tasche zu haben. Ohne weitere Einwände fügte er sich deshalb auch den Bitten seiner Frau, nun doch endlich aufzubrechen. Der Abschied von den Freunden dauerte lange. Man hatte ein Tanzkränzchen für den folgenden Sonntag in aller Eile besprochen. Kielblock verpflichtete die Anwesenden aufs Wort, sich daran zu beteiligen. Man sagte zu und trennte sich endlich. Kielblocks nahmen den Weg nach dem Seeufer. Senkrecht über der bläulichen Eisfläche stand der Vollmond, wie der Silberknauf einer riesigen, funkenbestreuten Kristallkuppel schien er in den Äther gefügt. Ein Lichtnebel ging von ihm aus und rann magisch um alle Gegenstände der Erde. Luft und Erde schienen erstarrt im Frost. Frau Mariechen samt dem Kleinen saß bereits seit geraumer Zeit auf dem Schlitten, als Kielblock noch immer fluchend an seinen Schlittschuhen herumhantierte. Die Hände starben ihm ab, er konnte nicht fertig werden. Gustavchen weinte. Frau Kielblock trieb ihren Mann zur Eile. Die Luft stäche sie wie mit Nadeln. Kielblock wusste das selbst. Es kam ihm vor, als ritze man die Haut seines Gesichtes und seine Hände mit Glaserdiamanten. Endlich fühlte er die Eisen fest unter seinen Sohlen. Noch konnte er jedoch den Schlitten nicht anfassen, deshalb streckte er die Hände in die Taschen, um sie ein wenig auftauen zu lassen. Währenddessen schnitt er einige Figuren in das Eis. Es war hart, trocken und durchsichtig wie Glas. »In 10 Minuten sind wir drüben«, versicherte er dann, den Stuhlschlitten mit einem kräftigen Ruck in Bewegung setzend. Spielend schoss das Gefährt in die Eisfläche in gerader Linie auf den gelben Lichtschein zu, welcher jenseits des Sees aus einem Fenster des Kielblockschen Häuschens fiel. Es war die Lampe der Großmutter, welche den Segelmacher schon oft, auch in mondlosen Nächten, sicher geleitet hatte. Fuhr man vom Stebener Wirtshaus in gerader Linie darauf zu, so hatte man überall gleichmäßig festes Eis unter den Füßen. »Det ist noch ein Schlussvergnügen«, schrie Kielblock mit heiserer Stimme seiner Frau ins Ohr, die indes vor Zähneklappern nicht antworten konnte. Sie drückte Gustavchen fest an sich, der leise wimmerte. Der Segelmacher schien wirklich unverwüstlich, denn in der Tat war diese Mondscheinpartie trotz der vorhergegangenen Strapazen ganz nach seinem Geschmack. Er machte allerhand Mätzchen, ließ den Schlitten in wildestem Lauf aus den Händen gleiten und schoss hinter ihm drein wie der Falke hinter seiner Beute. Er schleuderte ihn wiederholt aus Mutwillen dermaßen, dass seine Frau laut aufkreischte.